Kundgabe 4660. Empfangen am Pfingstmontag, 6.6.1949. Geisteswirken, Pfingsten, Mittler, Wahrheit, Irrtum, Mission. Was euch zur Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr redet dann nicht aus euch, sondern ich bin es, der durch euch redet. Und daran könnet ihr jederzeit das Wirken meines Geistes erkennen, dass die von mir selbst berufenen Jünger, so sie mein Wort den Menschen darbieten, nicht geschlagen werden können durch Gegenreden, dass sie fähig sind, jeden Einwand zu widerlegen, ohne sich zuvor vorzubereiten auf Debatten geistiger Art. Wer mein Wort hat und es verbreiten will, der ist in meinem Namen tätig. Er spricht für mich, in meinem Auftrag, und gibt nur weiter, was er von mir empfangen hat. Also ist er nur der Mittler zwischen mir und den Menschen, zu denen ich reden will und es nicht direkt kann, weil sie es nicht zulassen, durch verkehrte Willensrichtung oder Unfähigkeit ihrer Seelen meine Stimme in sich zu vernehmen. Ich aber will ihnen nahe treten. Ich will ihre Seele in Schwingungen versetzen. Ich will, dass sie sich besinnen auf ihre Erdenaufgabe. Ich will der Seele leise und sanft zureden, dass sie sich mir zuwenden soll, um selig zu werden. Und darum benötige ich euch, um durch euch zu ihnen zu sprechen, und sonach seid nicht ihr es, die da reden, und es ist das auch jedem Menschen erkenntlich, dass eine Kraft euch beseelt, die ungewöhnlich ist, und den Zuhörer wohltätig berührt, so wie er nicht von meinem Gegner schon gänzlich gefangen genommen ist. Dann lehnen sich die Menschen auf gegen euch und alles, was ihr redet. Sie feinden euch an. Und dann ist es ratsamer, den Staub von den Füßen zu schütteln und ihnen den Rücken zuzukehren. Wer aber suchend ist oder noch unschlüssig, der hört euch an und fühlt merklich die Kraft meines Wortes. Mein Geist also treibt euch zum Reden, und so werdet ihr niemals etwas Falsches aussprechen, wie ihr aber auch nicht versagen werdet, denn mein Geist erhellet euer Denken, und so hat es wohl den Anschein, als sei euer Verstand in regster Tätigkeit, während ihr doch nur ein Werkzeug seid, das nicht anders reden kann, weil ich selbst in euch wirke. So habt ihr also den Beweis meines Wirkens in der Rednergabe eines Menschen, der sonst nicht so zu reden versteht und auch im blitzschnellen Widerlegen aller Einwände, die meinem Wort entgegengesetzt werden. Denn zumeist werden zu Lehrkräften ausgebildet, die schulmäßig wenig geistiges Wissen besitzen, weil deren Herzen aufnahmefähiger sind für die Wahrheiten, die nicht übereinstimmen mit dem Geistesgut, das den Menschen dargeboten und als Wahrheit vertreten wird. Die reine Wahrheit aber, wie sie von mir aus den Menschen geboten wird, weicht zuweilen von jenem stark ab und findet daher wenig Aufnahme. Die Menschen halten zäh an Irrlehren fest und sind verständlicherweise daher wenig geeignet, Berichtigungen entgegenzunehmen, also den Geist aus mir in sich zu fragen und wirken zu lassen. Wo er aber wirket, dort wird der Irrtum gebrandmarkt. Und es müssen daher eifrige Vertreter der Wahrheit zu den Menschen gesandt werden. Solche, die noch völlig unbeeinflusst sind, so sie durch den Geist in sich belehrt werden. Sie müssen dem Empfinden des Herzens nachgeben und alles als reinste Wahrheit hinnehmen, was ihnen der Geist aus mir verkündet, was sie aber leicht fassen können, wenn sie ohne geistiges Wissen sind, das heißt, nicht durch irrige Lehren zuvor beeindruckt wurden, die sie dann hingeben müssen, so ihnen anderes geboten wird. Der starke Wille zur Wahrheit wird dies zwar bewerkstelligen, denn der ernstlich nach der Wahrheit verlangende Mensch erkennt leicht den Irrtum und macht sich davon frei. Ich verlange nicht gedankenloses Hinnehmen von geistigem Wissen, und darum gebe ich verständnisvolle Begründungen und Erklärungen, aus denen jeder Prüfende entnehmen kann, dass es nicht menschliches Gedankengut, sondern Geisteswirken ist, was ihm geboten wird. Und so ich also durch einen mir sich hingebenden Diener rede zu den Menschen, die ihn anhören, werden sie nicht leer ausgehen, sondern Belehrungen entgegennehmen können, die ihnen Klarheit schaffen in vielen Zweifeln und Fragen, vorausgesetzt, dass sie die Wahrheit begehren, also sich belehren lassen wollen. Und immer werden sie sagen können, dass sie von Gott gelehret sind, denn ich selbst bin es, der durch jene Menschen redet, die ich zu meinen Jüngern berufen habe, die meinen Geist in sich wirken lassen und denen ich also die reine Wahrheit vermitteln kann. Amen.